Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier die Ergebnisse unserer letzten Umfrage. Wir wollten wissen, welche Berufe findet ihr am wichtigsten? Wir haben über 500 Antworten bekommen. Das Ergebnis ist klar. Arzt wurde am häufigsten genannt. Dann folgt der Beruf des Ingenieurs und an dritter Stelle steht der Lehrerberuf. Wir danken auch allen fürs Mitmachen. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier die Ergebnisse unserer letzten Umfrage. Wir wollten wissen, welche Berufe findet ihr am wichtigsten? Wir haben über 500 Antworten bekommen. Das Ergebnis ist klar. Arzt wurde am häufigsten genannt. Dann folgt der Beruf des Ingenieurs und an dritter Stelle steht der Lehrerberuf. Wir danken auch allen fürs Mitmachen.